So, nachdem ich mit dem letzten Test eigentlich ganz zufrieden war, folgt heute sozusagen die Nummer 05, kleiner Versionssprung, weil der Test wirklich für meinen Geschmack gut geklappt hat letztes Mal. Aber ja, heute mal ohne meine russische Tundra-Mütze probieren, wie sich das dann anhört, mit dem Pegel ein bisschen rumspielen. Also man hört schon, eigentlich immer noch Techniktest, bevor ich da irgendwas veröffentliche groß. Wo ich erstaunt war, den ersten veröffentlicht, um auch gleich mal zu sehen, was für Größen so megabyte-mäßig da auf mich zukommen. Wie klappt das mit dem Download, mit dem Upload? Ja, klappt alles gut. Und heftig haben 59 Leute, naja, einer war ich selber für meinen iPod, 58 Leute das runtergeladen. Das ist unglaublich, also Geocacher sind echt Forscher. Kein Wunder, dass die Mysteries so schnell gemacht werden. Die finden auch Caches, die gar nicht beworben werden. Jedenfalls habe ich den Promotion-Knopf bei Podhost noch nicht gedrückt. Egal. Ja, heute ein weiterer Techniktest. Da bist für die, die es downloaden, was ja doch schon ein bisschen viele irgendwie sind, nicht ganz so langweilig wird, versuche ich wenigstens mal ein bisschen sowas Geocachen zu schwafeln. Aber wie gesagt, bitte nicht alles gleich ganz so eng sehen. Was mir zuletzt wieder auffiel, da kam ja dieser schöne Bericht, dass Werlich Garmin und die Deutsche Wanderjugend da ein Positionspapier rausgegeben haben. Nachdem ich mich eine Weile übergeben habe, nein, Scherz beiseite, aber mich schüttelt es bei sowas immer. Garmin will nur Geld verdienen, das ist ja okay für eine Firma. Aber die haben letztendlich überhaupt keine Ahnung vom Cashen. Das haben sie doch letztes Jahr reichlich bewiesen. Und sollten vielleicht mal ein bisschen vorsichtiger an die Sache rangehen und sich nicht noch zum Sprecher der Community herausputzen. Also das fiel mir auch letztens so in den Blogs auf. Ohne da jetzt auf die einzelnen Blogs eingehen zu wollen. Das ist ja auch deren Meinung und das ist auch okay. Verschiedene Menschen, verschiedene Meinungen. Trotzdem schüttelt es mich immer. Warum finden sich eigentlich immer wieder Menschen, die meinen, sie müssen anderen erzählen, was die zu tun und zu lassen haben. Ich begreife es einfach nicht. Als erstes kam wieder ja irgendwie vierteljährlich neu. Ich weiß auch nicht. Das ist wirklich alle Vierteljahr kommt eigentlich der gleiche Artikel in irgendeinem neuen Blog raus, weil er wieder meint, er hätte da ein ganz tolles Thema gefunden. Nämlich, wir müssen die Qualität der Caches verbessern. Ach, Jungs, guckt mal einfach auf Wikipedia, sucht mal nach Qualität, da gibt es sogar eine DIN-Norm für, die Qualität erläutert. Und wenn man sich das mal so genau durchliest und ein bisschen drüber nachdenkt, dann wird einem sehr, sehr schnell klar, dass Qualität so in dem Sinne gar nicht verbessert werden kann. Denn die Qualität hängt davon ab, was derjenige, der etwas nutzt oder gebraucht, erwartet und proportional dazu bekommt. So. Gemeint ist bei den Blogs aber meist die bösen, bösen Mikros. Die müssen wir doch irgendwie wegkriegen. Oh, ist das glatt hier. Und dafür ganz tolle Multis mit großen, großen Büchsen hinlegen. Jungs, ich sehe es ja eigentlich genauso. Aber sorry, die Abstimmung hat doch schon mit den Füßen stattgefunden. Und diese kleinen Pissdosen, die in irgendeinem Hundegürtel stecken, kriegen nun mal 10-mal so viele Unterschriften wie jeder Multi. Und sorry, solange das so bleibt, ist jetzt mal die Qualität offensichtlich bei diesen Dosen am besten. Denn die erfüllt offensichtlich am meisten das, was die Leute wollen. Sonst würden sie die ja nicht so machen und die Multis eher auslassen. Also von daher ist es schon mal schwierig, überhaupt über Qualität zu reden. Jedenfalls so. Wie gesagt, ich bin ja eigentlich der gleichen Meinung. Ich freue mich auch über jede große Dose und über jeden schönen Multi. Aber hört doch endlich mal auf, immer Qualität festlegen zu wollen. Da findet sich wirklich alle Vierteljahr irgendwer, der dann wieder mal meint, er müsse jetzt sich hinstellen und klar sagen, was Qualität ist. Leute entscheiden für sich ganz alleine, was sie mögen und was nicht. Und ob dir, dem, der sich da hinstellt, das nun gefällt oder nicht, da wirst du mit leben müssen. Und langsam wird es auch einfach langweilig, das wirklich durch jeden Block Deutschland zu prügeln. Und wenn, ja, dann unternimmt richtig was dagegen. Und zwar nicht, indem man auf diese kleinen Dosen schimpft, sondern macht das wie die Schweriner. Macht einen Wettbewerb für die schönste Dose, für den schönsten Cash. Ich war mit Heike da. Da wurden fantastische kleine Caches gelegt. Da hatten wir echt unseren Spaß dran, obwohl es Tradis waren. Wir sind sogar ich bin sogar zur Verlosung gefahren, weil ich es einfach so toll fand, dass ich das unterstützen wollte. Und das ist auch der einzige Weg. Ewiges Rumgenöle in irgendwelchen Medien wird niemanden weiterbringen. So, das muss ich einfach mal gesagt haben. Aber ja, ab und zu hilft es einfach mal cachen zu gehen, statt nur zu nölen. So fand ich die neuen Dosen für Chasson auch wirklich klasse. Er hat es ja drauf, so manchmal die Finger in die Wunden zu legen. Aber das Echo darauf, buh, das hat mich schon erschreckt. Ich hört doch auf mit diesem früher war alles besser gesammelt. Ich habe Ende 2004 angefangen. Damit darf ich, glaube ich, dann auch schon mal von alten Zeiten sprechen. War also relativ früh dabei. Und was war denn besser? Natürlich wurde sorgsamer mit den Caches umgegangen. Aber realistisch gesehen muss man auch mal sagen, das wäre auch aufgefallen, wenn man ewig die Caches kaputt gemacht hat. Weil es so 3-4 Cacher gab. Also von ganz alleine hätte sich herauskristallisiert, wer da der Kaputtmacher ist. Also ob die nun alle nur besser waren, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Die Caches selber, die meisten Behälter haben wir nicht mal ein halbes Jahr überstanden, weil man einfach noch am Experimentieren war. Was nehme ich? Ein Gurkenglas, eine Tupperdose oder was auch immer. Also im Prinzip ist das heute weiter und besser. Ja, gut, man hatte mehr Einsamkeit, das fand ich schon angenehm. Aber, ja Gott, das Leben ändert sich. Man wird es keinem verbieten können, mitzumachen. Also lebt damit oder darauf zu cashen. So einfach ist das. Also ich sehe es nicht so, dass es früher alles besser war. Ich fand es früher auch schöner, habe mich aber auch an die neue Varianten gewöhnt und kann da eigentlich gut mit leben. Hat für mich auch viele Vorteile. Früher musste ich meinen Suchradius schon auf 40 Kilometer Luftlinie ausdehnen, obwohl ich Hamburg im Einzugsbereich habe. Heute bin ich runter auf 25. Weil selbst in diesen 25, selbst im Winter schon mehr neue Caches rauskommen, als ich in der Woche in Anführungszeichen wegschaffe. Und das finde ich, sorry, absolut positiv. Muss ich mal ganz klar so sagen. Ja, was will ich in dem ganzen Klugscheißgesammel sagen? Ich will einfach sagen, seht's doch mal lockerer. Seht's vielleicht so wie NDRs alter Spruch, der bei den Dosenfischern oft verlesen wurde. Wird vielleicht mal Zeit, das wieder zu machen. Jedem, wie er will. So, wenn der eine halt Dosen aus Hundekötteln kraulen will, ja, dann lasst ihn doch. Klar sind die Dosen nicht schön, aber das müsst ihr doch nicht machen. Das ist doch meistens auch ernsthaft an den Beschreibungen schon zu erkennen, was da auf einen grob zukommt. Also ich finde schon, dass man das abschätzen kann. Und wenn einer öffentliche To-Do-Listen machen will, ja, dann lasst ihn doch. Euch zwingt doch kein Mensch, diese Liste zu lesen. Ich finde immer, ja, ich finde es schön, wenn die Rechtschreibung wenigstens so weit ist, dass ich die Texte verstehe. Da sind wir ja in Hamburg jetzt ein bisschen gebrannte Kinder hier. Von daher ist das schon schön, aber selbst wenn das nicht klappt, solange das ein Tradi ist und man kann die Dose finden, mein Gott, dann lass den doch. Selbst die letzte Dose, die in irgendein Hundeködel gestopft ist, selbst da hat sich doch irgendeiner wenigstens noch die Mühe gemacht, die da reinzustopfen. Den Mann werde ich nicht lieben und mit dem werde ich auch nie auf einer Schiene sein und ich werde auch nie verstehen, wie man so einen Cash verstecken kann. Aber es ist doch kein Grund, den Mann von der Seite anzumachen oder Frau, sondern mache ich, halte ich es locker halt kurz, damit man sieht, okay, ist nicht mein und dann ist das gut. Mama mia. Diese ganze Reglementierungswut und Besserwisserei, das ist eigentlich das, was mich ehrlich gesagt als in Anführungszeichen älteren Hasen am meisten stört. Es gab früher schlicht nicht so viel Klugscheißer wie heute. Gehöre ich sicherlich auch zu, aber früher war ich halt einer von 10 und heute sind es irgendwie 8 von 10, habe ich manchmal das Gefühl. Also von daher, ob das wirklich gut ist, weiß ich nicht. Das ist eher das Einzige, was mich im Moment am Cachen am meisten stört. So, ja. Jetzt habe ich auch genug gesappelt. Muss ich mal langsam wieder zurück und horchen, ob das sich jetzt anders anhört ohne die Mütze. Sprich, ob sich das lohnt, die Mütze abzusetzen. Und mir frieren hier echt die Ohren ab. Ich meine, es ist wirklich wunderschön. Diese klirrende, eisige Kälte hat natürlich auch was. Man ist hier völlig allein im Wald. Man sieht die Sterne. Also es ist ein wunderschöner Abend. Und das ist auch genau das, was ich mal denke. Wenn ihr euch ärgert, setzt euch nicht hin und schreibt einen Artikel. Geht raus und guckt euch diese Sterne an und schon geht es euch besser. Ist wirklich so. Man fühlt sich einfach gut. Und wenn man es noch perfekter machen will, geht man nochmal los und sucht einen schönen Cache. Kann ich jetzt leider hier nicht. Ich habe keinen mehr so dicht dran. Von daher mache ich halt einfach nur so einen Spaziergang. Ja, ich glaube, genug weise Sprüche abgesondert. Bitte immer dran denken, das ist lange nicht das, was der Podcast sein soll. Da soll es wirklich mehr, ja, vielleicht nochmal als Vorausschau, das könnte ich noch machen. Also der eigentliche Podcast, den ich da vorhabe, falls er jemals zur Version 1.0 kommt und wir mehr als eine Folge oder überhaupt eine Folge machen, soll wirklich so sein, dass ich mir, ja, mal sehen, mit Marco abspreche, Sibalba, dass wir seinen Dienstag, den er zum Cachen hat, einen davon im Monat gemeinsam nutzen, uns einen schönen Cache raussuchen, den kommentieren, unterwegs vielleicht mal ein bisschen über allgemeine Themen unterhalten. Wobei wir gar nicht vorhaben, irgendwelche Themen auseinanderzunehmen, sondern uns einfach mal drüber zu unterhalten. Und da wir irgendwie, ja, doch sehr unterschiedliche Ansichten haben, was komischerweise trotzdem immer sehr harmonisch abgeht, erstaunt mich ja selber, glaube ich, passt das ganz gut. Also es wird immer zwei Sichten geben. Und auch zu dem Cache. Und ich habe eigentlich auch vor, da auch nichts rauszuschneiden. Das heißt, wenn ich mich über irgendeinen Cache ärgere, dann werde ich eben auch die Luft rauslassen. Und wenn wir dann später den Final gefunden haben und alles wieder gut ist, dann werde ich auch alles wieder gut machen. Also mir geht es einfach darum, das soll echt sein. Und selbst beim besten Cache habe ich unterwegs irgendwo schon mal geflucht. Und das wird sich bei mir vermutlich auch nicht ändern. Sprich aber lange und mit Sicherheit nicht gegen den Cache, sondern ja, das Fazit ist das Entscheidende. Und da versuche ich meistens schon relativ objektiv zu sein. Ja, was mir auffällt, ich spreche immer noch zu schnell, glaube ich. Und vielleicht ein Tick noch immer zu nuschelig. Das muss ich mir jetzt gleich mal selber anhören. Nur als Info, also das ist mir schon durchaus bewusst. Das ist mir beim ersten schon aufgefallen. Ändert sich aber auch wahrscheinlich, wenn man das zu zweit macht. Mal sehen. Wie gesagt, 0,5. Immer noch nichts Halbes und nichts Ganzes. Sondern immer noch eher ein Techniktest. Ja. Vielleicht kommen wir auch gar nicht zur 1.0, weil im Moment kam der Quasselpott raus und Mika will wohl auch einen machen und der Quasselpott schon mit tollen Gästen, München-Venedig-Veteran in Anführungszeichen. Wer weiß, wie Mika da ausgibt. Vielleicht erledigt sich unser Podcast dann still heimlich alleine von weg. Mal sehen. Ende in so einer